أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله werden wir weitermachen mit der Lesung und Kommentierung von dem Buch Umm al-Barahim von Imam al-Sanusi rahimahullah. Wir haben gestern über die verschiedenen Kategorien des rationalen Urteils, wir haben über das Notwendige, das Mögliche und das Unmögliche geredet. Wir haben die verschiedenen Kategorisierungen in diesem Zusammenhang erklärt. Heute, inshallah, gehen wir weiter. Imam Sanusi sagt in seinem Werk, in seiner Abhandlung, diesen Satz haben wir gestern gelesen, aber das werden wir inshallah nochmal lesen. Er sagt: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحل وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أزاكت auf Deutsch: Es ist für jeden, den oder dem nach dem Gesetze der dem nach dem Gesetze die muslimischen Pflichten obliegen, unerlässliche Pflicht, dass er weiß, was in Bezug auf unseren Herrn, den Erhabenen und Mächtigen, notwendig, was unmöglich und was möglich ist. Ebenso ist es seine Pflicht, die Beziehung derselben Kategorien auf die Propheten والسلام, zu kennen. Es ist für jeden, auf Arabisch steht, es ist für jeden, der Mukallaf ist. Was ist ein Mukallaf, liebe Geschwister? Mukallaf ist die Person, die mit der Scharia gemeint ist. Für die die Scharia bindend ist. Das heißt, alle Personen, die von der Scharia angesprochen werden, die gelten als Mukallaf. Und diese Mukallaf, so wortwörtlich übersetzt, heißt das beauftragt. Beauftragt. Also etwas, jemand, der Mukallaf ist, ist jemand, der beauftragt, etwas zu tun. Der Mukallaf hat manche Eigenschaften, oder der Mensch soll manche Bedingungen erfüllen, damit er als Mukallaf gilt. Sheikh Sa'id Fouda sagt: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. Das ist das sind die Bedingungen, was die Asha'ira gestellt haben für Al-Mukallaf. Damit jemand als Mukallaf gilt, soll er erwachsen sein. Er soll einen Verstand besitzen und die Botschaft des Propheten والسلام, soll ihm erreicht haben. Dann gilt er als Mukallaf. Er sagt, also Imam Sa'id Fouda zitiert von Imam Bajuri, einer von den Gelehrten von Ägypten, also alten Gelehrten. Er sagt: وَعَلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفْ هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ سَلِيمُ الْحَوَاسِ وَلَوِ السَّمْعُ أَوْ الْبَصَرُ فَقَطْ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَالْمَجْنُونُ وَفَاقِدُ الْحَوَاسِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَيْسَ كُلُّ مِنْهُمْ مُكَلَّفًا وطلب العبادة من الصبي المميز كالصلاة والصوم ليست لتكليفه بها بل لترغيبه فيها ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله تعالى. أزاكت؟ Der Mukallaf ist der Erwachsene, der Verstand besitzt und der gesunde Sinne hat. Mindestens das Gehör und die Sehkraft. فَخَرَجَ السَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا. So, also mit dieser Erklärung wird das Kind ausgeschlossen, auch wenn er zwischen dem Guten und Schlechten unterscheiden kann. Und Kind ist nach der islamischen Vorstellung ist alle Menschen, die noch nicht geschlechtsreif sind. وَالْمَجْنُونُ, der Verrückte, weil er keinen Verstand hat, der wird auch ausgeschlossen. وَفَاقِدُ الْحَوَاسِ, und der keine Sinne hat. Zum Beispiel, er ist geboren, er kann weder sehen noch hören. Er ist so geboren. Also, so eine Person kannst du nicht beauftragen, zu beten oder zu fasten oder an Gott zu glauben. Weil die Mittel, um das Wissen zu bekommen, hat diese Person nicht. وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى. Das ist eine Bedingung, was die Asha'ira auch gestellt haben. Sie haben gesagt, diejenigen, die keine Botschaft bekommen haben, diejenigen, die niemals von dem Propheten a.s. gehört haben und von seiner Lehre, die sind nicht beauftragt. Die sind nicht von Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt und so werden sie auch nicht zur Rechenschaft gezogen. وَطَلَبُ الْعِبَادَةِ مِنَ السَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لَيْسَ لِتَكْلِيفِهِ. Dass es manchmal in der Scharia steht, dass das Kind beten soll oder fasten soll, also nicht soll im Sinne von Pflicht, sondern als empfohlen, das ist nicht, weil es für ihn Pflicht wäre, sondern damit er sich daran angewöhnt, damit er, wenn er erwachsen wird, diese Gebote nicht vernachlässigt. وقد طلب الشرع من كل مكلف طلبا جازما أن يعرف الله تعالى بمعرفة صفاته وليس المقصود بمعرفة صفاته أن يعرف حقائقها لأن هذا مستحيل بل أن يعرف بعض الأحكام التي تتعلق بها كما سر. الله سبحانه وتعالى verlangt von dem Mukallaf, verlangt von der Person, die durch die Scharia angesprochen wird, nicht, dass diese Person die Wahrheit von dem göttlichen Wesen zu begreifen oder die Wahrheit von den göttlichen Attributen zu begreifen. Weil die Erkenntnis über die Wahrheit des Wesens oder über die Wahrheit der Attribute ist unmöglich für uns Menschen. Sondern von uns ist nur verlangt, dass wir die Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt hat, zu wissen und Erkenntnis darüber zu haben. وَالشَّرْعُ الشَّرْعُ oder الشَّرِيعَةُ لُغَةً الطَّرِيق. Sprachlich heißt das der Weg. واصطلاحا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من الأصول والفروع أي العقائد والفقه. إسلام wissenschaftlich erklärt heißt الشرع alles was der Prophet عليه الصلاة والسلام von Allah سبحانه وتعالى bekommen hat, sei es eine Grundlage oder ein Zweig. Mit Grundlage ist die Aqida gemeint und mit Zweig ist Al-Fiqh gemeint. ودليل وجوب هذا من الكتاب قوله تعالى فاعلم أن لا إله إلا الله. Und die Beweise, dass es eine Pflicht für Al-Mukallaf, dass er die Erkenntnis über Allah und seine Eigenschaften haben soll. Wir haben schon erklärt, dass mit Erkenntnis nicht die Wahrheit gemeint. Die Beweise dafür sind Al-Quran und Al-Sunnah Und die rationalen Beweisen sowie die die Beweise dafür sind Al-Qur'anu was Sunnah. Die rationalen Beweise kommen später, inshallah. Der Beweis aus dem Koran ist die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعَلَمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ wisse, dass es kein Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und von der Sunna wurde überliefert von dem Prophet, dass er gesagt hat, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ich wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah bezeugen. Und die Bezeugung einer Sache, wa haqiqatul ma'rifa, hiya al-jazmu al-mutabiqu lil-haqqi an dalilin. Dass man etwas bezeugt, heißt, dass man etwas im Herzen verinnerlicht, und zwar mit Beweis. والشهادة تنبني على العلم. Dass man etwas bezeugt, man braucht man dafür erstmal ein Wissen. Du kannst nicht etwas bezeugen, worüber du kein Wissen hast. لا على الظن وغيره. فالشك والظن والوهم لا تكفي في العقائد بل هي كفر. Also Zweifel, Vermutung und Vorstellungen, die genügen nicht für die Aqida, sondern es sind Kufr. Was für die Aqida gültig ist, ist das Wissen mit Beweis über Allah subhanahu wa ta'ala und über den Propheten alayhi salatu wassalam. Und hier gibt es eine Frage, die die Gelehrten beschäftigt hat. Und zwar, was ist mit einer Person, die an Allah subhanahu wa ta'ala und an den Propheten alayhi salatu wassalam glaubt, aber nicht aus Beweisen, sondern nur aus Nachahmung. Das heißt, eigentlich ist diese Person, die ist sehr, sehr schwer zu finden. Aber die Kalam-Gelehrten, die haben manchmal Situationen sich vorgestellt, was sehr selten vorkommt. Sie haben gesagt, zum Beispiel, ich treffe Hans auf der Straße und ich sage ihm, schau mal, Hans, es gibt Allah und es gibt einen Propheten. Dieser Prophet hat das und das gebracht. Dann der Hans sagt, ja, okay, ich glaube daran und das war's. Der Hans hat null Ahnung darüber, hat keinen Beweis dafür in seinem Herzen, aber er hat einfach das so angenommen und das war's. Viele Gelehrten, sie haben gesagt, so ein Glaube ist ungültig. Weil das ist eigentlich kein Glaube, das ist wie eine Vermutung, wie Poker. Er sagt, okay, aber ohne Beweis, ohne, das Herzen ist leer. Das Herz ist leer. Und diese Meinung wurde von Imam Malik überliefert, von Imam Ash'ari und andere. Mit Beweis ist gemeint, nicht was wir jetzt erzählen, nicht diese Sache mit notwendig, möglich und unmöglich und alle Details aus dem Koran und Sunna und so. Nein, die haben gesagt, dass manchmal der Laie sein eigenes Beweis im Herzen hat, aber es genügt für ihn. Er braucht nicht seine Aqida, seine Überzeugung, die anderen mit seinen Worten zu erklären. Also es genügt für diese Person, für den Laien, dass er glaubt, aber in seinem Herzen hat er so eine Überzeugung, und Überzeugung kann man eigentlich nur mit Beweisen entwickeln. Die kann man nur mit Beweisen haben. Also auch wenn du jetzt Omis in der islamischen Welt fragst, wer ist der Schöpfer und so, die werden dir sagen, Allah. Du sagst ja, wieso? Die werden ihre Beweise sagen, aber die für sie genug sind. Die sagen zum Beispiel, Ja, schau mal, die Welt ist kompliziert. Es muss einen Schöpfer geben. Das ist für sie ein Beweis. Oder eine Geschichte von dem Salaf, ein Arabi, also ein Beduine, hat gesagt, wie sagt man auf Deutsch, dass die Fäkalien, dass die Fäkalien von dem Kamel sind ein Beweis, dass ein Kamel da gab, in diesem Platz war. Und der Kamel weist auf einen Schöpfer hin und so weiter. Also er hat so einfache Beweise aus dem Kopf, aber für diese Person, das reicht. Das Problem ist, wenn das Herz leer von einer Überzeugung, sondern man ist gläubig, sondern nur aus Nachahmung. Und solche Fälle, wie gesagt, gibt es nicht, auch unter den Laien gibt es die nicht. Er sagt, Imam As-Sanusi, dass also der Mukallaf soll manche Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala und Eigenschaften von den Propheten wissen und Erkenntnis darüber haben. Und das muss der Muslim in seinem Herzen verinnerlichen. وقلنا بعض ما يجب لأن كمالاته تعالى لا نهاية لها ولم يكلفنا الله بمعرفة جميعها تفسيرا لأنه من تكليف ما لا يطاق قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى hat uns beauftragt, dass wir nur manche Attribute kennen und Erkenntnis darüber haben sollen. Das ist auch ein Punkt, was manche Ehegeleitete uns vorwerfen. Die sagen, ja, ihr habt die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala in 7 oder in 20 beschränkt. Die Antwort darauf, wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unendliche, perfekte Eigenschaften hat. Aber er hat uns nicht beauftragt, alle diese Eigenschaften aufzuzählen und Erkenntnisse darüber zu haben. Warum? Weil da wäre eine Beauftragung von etwas Unmögliches. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah beauftragt eine Seele mit etwas, die sie ertragen kann. Er lässt sie nicht etwas tragen, was sie nicht tragen kann. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht damit beauftragt, das ist aus Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind in 4 Kategorien zu unterteilen. Es gibt Sifatun Nafsiyah, وصفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية. Was heißt das? Das werden wir inshallah jetzt ausführlich erwähnen. Die erste Kategorie, das ist الصفات النفسية. Imam Sanusi sagt in seinem seine Abhandlung, فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات. الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. Er sagt, rahimahullah, zur Kategorie dessen, was für unseren Herrn subhanahu wa ta'ala, notwendig ist, gehören 20 Attribute. Also er hat angefangen mit den notwendigen Attributen. Danach wird er über die unmöglichen Sachen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala reden und dann über die möglichen Sachen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala erzählen. Also er hat gesagt, es gibt 20 Attribute, die notwendig für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Erstens, das Sein. Dann die uranfängliche Existenz. Drittens, die ewig dauernde Existenz, dass er der Erhabene von den zeitlichen Dingen verschieden ist, dass er der Erhabene durch sich selbst besteht. Das heißt, er braucht kein Substrat und kein bestimmendes Prinzip. Die Einheit, das heißt, er hat keinen zweiten neben sich in seinem Wesen, noch in seinen Attributen, noch in seinen Taten. Das macht 6 Attribute, von welchen das erste wesentlich ist, nämlich das Sein, und die folgenden 5 negativ notwendig sind ferner für ihn, subhanahu wa ta'ala, 7 Attribute, welche die begrifflichen Attribute genannt werden, und dann wird er sie erwähnen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das klingt nur so kompliziert. Es ist nicht so kompliziert. Imam Sanusi fängt mit 6 Attributen. Ein Attribut ist ein Nafsi-Attribut und ein Attribut ist ein Silbi-Attribut. Was heißt Nafsi und Silbi, werden wir inshallah erklären. Das erste Attribut ist Al-Wujud, das Sein oder die Existenz. Wahia Sifatun Nafsiyatun. Das ist ein Nafsi, Attribut. Das Nafsi Attribut heißt wesentlich. Das heißt ein wesentliches Attribut. والوجود هو حال واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة وعلى ذلك فالوجود صفة نفسية مغايرة مفهومها للصفات المعاني والسلبية فالمعاني صفة وجودية والسلبية معاني عدمية والنفسية حال فهي صفة ثبوتية لا توظف لا تصف بالوجود ولا بالعدم ثم هي حال للذات لا للصفات مع جواز أن تقول مثلا قدرة الله موجودة وكذلك إرادته انزبايتن زبون. Das erste Attribut ist ein Zustand von dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala und es hängt mit dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zusammen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Allah subhanahu wa ta'ala existiert, er hat ein Dasein. Das ist gemeint mit dieses Attribut, dieser Al-Wujud. Es ist nicht gemeint ein Attribut, was zusätzlich auf das Wesen zukommt, wie andere Attribute, die wir noch erwähnen werden, sondern es ist das Wesen selbst. Es ist das Wesen selbst, es ist der Zustand von dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Existenz. Und die Beweise dafür, das sind Koran und Sunna und die rationalen Beweise. Der Beweis aus dem Koran wäre zum Beispiel Khaliqu kulli Shay'in. Er hat alles erschaffen und der Schöpfer von allem soll eine Existenz haben, sonst es ist unmöglich, dass der Schöpfer von den existierenden Sachen nicht existiert. Und aus der Sunna, der Prophet a.s. sagte, wie Imam al-Hakim überliefert hat, Inna Allaha sani'u kulli shay'in, sani'u kulli sani'in wa san'atahu. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von allen Gestalter und ihre Produkte. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat sowohl die Menschen, die etwas gestalten, die etwas herstellen, sowie die Produkte und die Sachen, die von diesen Geschöpfen hergestellt werden. Und قد أجمعت الأمة على أن الله تعالى موجود. Und es gibt einen Konsens zwischen der Umma von dem Propheten عليه الصلاة والسلام, dass Allah سبحانه وتعالى existiert. Was das rationale Beweis betrifft, das wird Imam Sanusi noch ausführlicher erklären, warum Allah سبحانه وتعالى warum Allah سبحانه وتعالى existiert, was sind die Beweise dafür. Das behandeln wir inshallah später, wenn wir zu diesem Punkt kommen. Das zweite Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qidam. Al-Qidam kann man mit die Anfangslosigkeit oder mit die Urewigkeit übersetzen. Und Al-Qidam ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala kein Anfang hat. Er hat kein Anfang. وحقيقة القدم عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود. Das heißt, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist qadim, ist anfangslos, es heißt, dass es kein Vor bei ihm gibt. Also es gab kein Nichts vor seiner Existenz. Es ist nicht denkbar. Das ist unmöglich in seinem Bezug. Also man negiert jeglichen Anfang in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala ist anfangslos. Es gab kein Nichts oder etwas vor ihm. والدليل على أن الله تعالى متصف بالقدم من الكتاب قوله تعالى هو الأول. Allah subhanahu wa ta'ala, die Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala anfangslos ist, sind aus dem Koran, Sunna, Ijma und den rationalen Beweisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, هو الأول, er ist der Erste. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم, اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. Der Prophet عليه الصلاة sagte, wahrlich, du bist der Erste und nichts ist vor dir. Und dann gibt es den Konsens von dieser Umma, dass Allah subhanahu wa ta'ala anfangslos ist. فَلَمْ يَسْبِقْ ذَاتَهُ وَلَا صِفَاتُهُ عَدَمْ. Nichts gab, wie gesagt, vor seinem Wesen oder vor seinen Attributen. Und dann gibt es rationale Beweise, die wir inshallah nochmal erklären werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala anfangslos ist. وحقيقة البقاء عبارة, dann das dritte Attribut ist al-Baqa. Ist al-Baqa. Die Endlosigkeit. Die Endlosigkeit und die Ewigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. وحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء العدم اللاحق للذات والصفات وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. الله سبحانه وتعالى ist bezeichnet mit der Ewigkeit. Er hat kein Ende. Er hat kein Ende und er wird auch kein Ende haben. Sein Existenz ist anfangslos und endlos, ewig und ewig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Und das Wajh von Allah subhanahu wa ta'ala wird bestehen, nachdem alles vergehen wird. Die Gelehrten haben gesagt, dass hier das Wajh, damit ist gemeint, das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann die Sunna vom Prophet alaihi wasalam, er sagt, Allahumma anta lakhiru, falaysa ba'daka shay. Allah, Allah, Allahumma, wahrlich, ja Allah, du bist der Letzte und nichts kommt nach dir. Also in diesem Hadith steht, Allahumma anta al-awwalu, fala shay'a, falaysa qablaka shay'. Wallahumma anta lakhiru, falaysa ba'daka shay'. O Allah, du bist der Erste und nichts ist vor dir und du bist der Letzte und nichts kommt nach dir. Und dann kommt, wie gesagt, nochmal der Konsens von den Gelehrten, von dieser Umma, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig wird, ewig bestehen wird und dass Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig ist, auch kann man, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig ist, kann man auch von, durch die rationalen Beweise erklären, das kommt inshallah noch dazu. Das nächste Attribut wäre Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, dass Allah subhanahu wa ta'ala anders ist als die Geschöpfe, als die Geschöpfe. Was heißt das? وحقيقة المخالفة للحوادث عبارة عن نفي المشابهة في الذات والصفات والأفعال. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala dieses Attribut zuschreibt, heißt, dass man jegliche Ähnlichkeit, sei es in seinem Wesen oder in seinen Attributen oder in seinen Handlungen, mit seiner Schöpfung ablehnt. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen Allah subhanahu wa ta'ala, sei es wie gesagt in seinem Wesen oder Attributen oder Handlungen, mit seiner Schöpfung. Nichts, absolut nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. فليست ذاته من جنس الأنوار ولا الظلمات والأعراض والأجرام. Allah subhanahu wa ta'ala ist weder von den Arten, die aus Licht sind oder aus Dunkelheit sind oder aus den Atomen sind, also Körpern, oder aus den A'rad, also Akzidenzen. بل كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك. Das ist eine sehr schöne Aussage, die eigentlich von Ahlul Tasawuf gesagt wurde. Wie zum, das, ich denke mal, dass das wurde von Imam Junayn oder Imam Dhunnun gesagt. Oder Imam Nuri. Auf jeden Fall, sie haben gesagt, كل ما خطر ببالك, alles was dein Verstand sich vorstellen kann in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, so ist es mit Sicherheit nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Alles was du unter Allah subhanahu wa ta'ala vorstellen kannst, ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah ist total anders als du vorgestellt hast. فليس له جهة ولا مكان ولا يمر عليه الزمان. Er hat keine Richtung oder Ort und die Zeit hängt nicht zusammen mit ihm. Also er ist nicht unter der Macht von der Zeit wie wir. وصفاته قديمة باقية. Und seine Attribute sind ewig und die werden auch nicht vergehen. ومخالف في أفعاله لأنه هو الخالق. Und er ist anders in seinen Handlungen, weil er der Schöpfer ist. والعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأفعال und die Geschöpfe haben keine haben keinen Einfluss auf die Handlungen in diesem Universum. وإنما هي قائمة بهم باكتسابهم لها. Sondern die Menschen erwerben die Handlungen. Alles, also die Handlungen von den Atomen, wir sind auch Atomen, wir sind Körper, unsere Handlungen, alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Wir erwerben nur diese Handlungen. Du erwerbst, du entscheidest dich. Du willst das machen oder jenes machen, aber diese Handlung wird letztendlich von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Deswegen haben wir gestern gesagt, wenn jemand sagt, dass zum Beispiel Feuer brennt in sich, von sich selbst, oder das Essen macht satt von sich selbst, dann hat er Kufr begangen, weil er Schirk in den Handlungen betrieben. Weil alle Handlungen sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Also dieses Sattgefühl und das Verbrennen und alles wird von Allah subhanahu wa ta'ala selbst erschaffen, immer und ständig. Die Geschöpfe haben keinen Einfluss auf anderen Geschöpfen. والدليل على المخالفة من الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Und das Beweis von dem Koran diesbezüglich ist die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, nichts ähnlich ihm, und er ist der Allhörende, Allsehende. ومن السنة ما ورد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك, فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد, فالصمد الذي لم يلد ولم يولد, لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت, ولا شيء يموت إلا سيورث, وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث, ولم يكن له كفؤا أحد, قال لم يكن له شبيه ولا عدل, وليس كمثله شيء, رواه الترمذي والحاكم في المستدرك. الله zweite Beweis für diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts ähnelt, ist eine Geschichte mit den Kuffar, wo sie zu den Propheten a.s. gekommen sind und sie haben gesagt, beschreib mal uns Allah subhanahu wa ta'ala. Gib uns eine Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala. So hat Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ offenbart. Und As-Samad ist derjenige, der nicht geboren wurde und er gebärt auch nicht, er zeugt auch nicht. لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدْ إِلَّا سَيَمُوتْ. Weil alle, die geboren sind, werden sterben. وَلَا شَيْءَ يَمُوتْ إِلَّا سَيُولَثْ. Und alles, was stirbt, wird geerbt. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لَا يَمُوتْ وَلَا يُولَدْ. Und Allah subhanahu wa ta'ala stirbt nicht und er wird auch nicht geerbt. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدْ قَالَ لَمْ يَكُلْ لَهُ شَبِيهْ. Er sagt, also Ubay ibn Ka'b, er sagt, dass er kein Partner hat, oder kein Gleichwertiger hat, wala adl, und kein nichts, was ihm ähnelt, walaysa kamithlihi shay, ja, und kein Geschöpf ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann gibt es den Konsens von den Gelehrten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifun al-hawadithi, dass er die Geschöpfe, dass er den Geschöpfen nicht ähnelt. Und was die rationalen Beweisen betrifft, werden wir inshallah nochmal behandeln. Wir machen inshallah für heute Schluss. Morgen machen wir weiter, inshallah, mit dem Attribut قيامه تعالى بنفسه أي لا يبتكر إلى محل ولا مخصص. Und dann machen wir weiter, inshallah. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch sich selbst besteht. Er braucht kein Substrat und kein bestimmendes Prinzip, was das heißt, werden wir inshallah morgen erklären. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا واهدنا للطريق المستقيم وارحمنا وارحم جميع المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.